Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel »Notwendig sind neue Denkweise und Strategie«. Im Kommentar hieß es, das Repräsentantenhaus des US-Kongresses hat jetzt vor, einen Gesetzesantrag für die Verstärkung der Sanktionen in Bezug auf den Verkehr mit Nordkorea durchzubringen. Dieser Gesetzesantrag, dessen böses Ziel darin besteht, die DFRK vom internationalen Finanzsystem völlig auszuschließen, ist als Kettenglied der hartnäckigen Umtriebe der USA zu Sanktionen und Erdrosselung der DFRK keine neue Sache. Trotzdem behaupten die Amerikaner, als ob der Antrag von gewisser Bedeutung sei und machen einen großen Lärm um dessen Durchbringung. Das ist bloß eine unbesonnene Tat derjenigen, die über die politisch-militärische Macht der DFRK, die sich außergewöhnlich stärkt, erschrocken sind. Jener Antrag ist eigentlich durch die Redivierung und Ergänzung des Gesetzes für die Verstärkung der Sanktionen und der Politik gegen Nordkorea 2016 aus der Zeit der früheren Obama-Administration erarbeitet worden, die den völligen Misserfolg bei der Korea-Politik zugab. Das zeigt, dass es bloß als Notbehelf für die USA dient. Es ist die unleugbare Tatsache, dass die Allmächtigkeit der Sanktionen der USA in Korea durchkreuzt worden ist und dass selbst die feindseligen Kräfte von der Unsinnigkeit der Sanktionen sprechen. Dass die Verstärkung der Sanktionen gegen die DFRK mit der Verstärkung ihrer Militärkraft im direkten Verhältnis ist, ist heute ein Axiom geworden, dessen Nachweisen nicht nötig ist. Die USA haben keinen neuen Gesetzesantrag, sondern neue Denkweise und Strategie nötig.